Arschlöcher Radio Show. Radio Show. Hallo ihr Lieben, hier ist euer Felix. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe meiner Radioshow. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt's Tracks von Roberto Capuano, Radio Slave, Deborah DeLuca und so weiter und so fort. Ich wünsche euch viel Spaß. Die nächsten 60 Minuten, euer Felix. Yeah.

Thank you. Ghostbuster Radio Show. Radio Show. Tune in for the Felix Kröcher Radio Show. Radio Show. Next week, same place, same frequency.